Abschnitt 8 aus Nicholas Nickleby, Band 4 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. 35. Kapitel. Smike lernt Mrs. Nickleby und Käthchen kennen. Auch Nicholas macht neue Bekanntschaften und der Familie scheinen hellere Tage bevorzustehen. Teil 1. Sobald Nicholas seiner Mutter und Schwester bei ihrer neuen Einrichtung im Hause der gutherzigen Miniaturmalerin hilfreiche Hand geleistet und sich die Kunde verschafft hatte, dass Sir Mulberry Fogg nicht in Lebensgefahr schwebte, gedachte er des armen Smike, der, nachdem er mit Newman Knox gefrühstückt, in der Wohnung des Letzteren und in großen Sorgen auf weitere Nachrichten von seinem Beschützer gewartet hatte. »Da er unserem kleinen Hausstand angehören wird, wo wir auch wohnen mögen oder welches Schicksal uns aufbehalten sein mag,« sagte Nicholas, »so muss ich ihn in gehöriger Form vorstellen. Sie werden ihn freundlich aufnehmen um seiner selbst willen, und ginge es damit nicht ganz nach meinen Wünschen, so würden Sie ein Übriges tun und ihn um meinetwillen gut behandeln.« Nicholas sprach in der Mehrheit, allein er hielt sich nur Käthchens gewiss, kannte seiner Mutter Eigenheiten und war nicht ganz so fest überzeugt, dass Smike auch vor ihren Augen Gnade finden würde. »Es kann indes nicht fehlen«, dachte er auf dem Wege nach Newmans Wohnung, »dass sie ihm ihre Neigung zuwendet, wenn sie nur erst inne wird, welch eine treue Seele er ist, und da sie diese Entdeckung sehr bald machen muss, so wird seine Prüfungszeit nicht lange währen.« Smike war überglücklich, Nicholas wiederzusehen. »Ich fürchtete«, sagte er, »dass Sie abermals in Gefahren geraten, ja, fast, dass Sie darin umgekommen wären, da mir die Zeit endlich so lange deuchte.« »Umgekommen«, wiederholte Nicholas scherzend, »du wirst mich so leicht nicht loswerden, das verspreche ich dir. Ich werde noch viele tausend Male auf die Oberfläche wieder emportauchen, Smike, und desto rascher von dem Grunde zurückschnellen, je heftiger man mich hinunterstößt. Doch mach dich fertig, ich bin gekommen, um dich nach Hause abzuholen.« »Nach Hause«, stotterte Smike, sich furchtsam zurückziehend. »Nun ja, warum nicht?« sagte Nicholas. »Ich trug mich einst mit so schönen Hoffnungen Tag und Nacht, viele Jahre. Ich sehnte mich nach Hause, bis ich müde war und vor Kummer ganz hinfällig wurde, aber jetzt...« »Nun, was jetzt, alter Junge?« fragte Nicholas, ihm liebevoll in das Gesicht blickend. »Ich könnte mich nicht von Ihnen trennen, und wenn ich die schönste Heimat auf Erden finden sollte,« erwiderte Smike, Nicholas die Hand drückend, »eine ausgenommen, eine einzige. Ich werde kein alter Mann werden, und wenn Sie mich in das Grab legten und wenn ich denken könnte, bevor ich sterbe, dass Sie kommen würden und mit Ihrem freundlichen Lächeln auf meinen Hügel herniederblickten in der schönen Sommerzeit, wo alles lebendig wäre, nicht tot wie ich, dann könnte ich nach der Heimat fast ohne eine Träne gehen.« »Warum sprichst du so, Smike, wenn du vergnügt und zufrieden bei mir lebst?« »Weil mit mir eine Veränderung vorgehen würde, nicht mit den anderen um mich her. Und wenn sie mich vergessen, so würde ich doch nichts davon wissen. Auf dem Friedhofe sind wir einander alle gleich, hier aber ist niemand wie ich. Ich bin ein unglückliches Geschöpf, weiß es aber sehr gut.« »Du bist ein Tor«, sagte Nicholas aufmunternd, »und wenn das deine Meinung ist, so bin ich einverstanden mit dir. Welch ein trübseliges Gesicht für Damengesellschaft und obenein für die meiner hübschen Schwester, nach der du mich so oft befragt hast. Ist das deine Yorkshire Galanterie? Schäme dich, schäme dich!« Smikes Mienen heiterten sich auf und er lächelte. »Wenn ich sagte, dass ich dich mit nach Hause nehmen wollte«, fuhr Nicholas fort, »so hatte ich meine Wohnung im Sinne, die natürlich auch die deinige ist. Freilich, wenn du an eine bestimmte und bleibende dächtest, so würde ich, Gott weiß es, in eine beträchtliche Verlegenheit geraten, wenn ich den Ort angeben sollte, wo sie zu finden wäre. Mit einem Worte, ich meine die Städte, an welcher jetzt meine Lieben versammelt sind, und wenn sie ein Zigeunerzelt oder eine Scheuer wäre, so würde ich sie dennoch ebenso benennen.« Komm nun, was du auch fürchten magst, meine jetzige Wohnung wird dir jedenfalls weder durch ihre Größe noch ihre Pracht Schrecken einjagen.« Mit diesen Worten nahm Nicholas den Arm seines Schicksalsgefährten, trat mit ihm die Wanderung nach Miss La Creevys Hause an, sprach unterwegs noch viel und mancherlei in demselben Sinne und machte Smike bald auf dieses, bald auf jenes zu seiner Belustigung oder Belehrung aufmerksam. Käthchen befand sich allein im Zimmer, als sie anlangten. »Da ist der treue Freund und fürsorgliche Reisebegleiter, auf dessen Erscheinen ich dich vorbereitet habe«, sagte Nicholas. Der arme Smike war anfangs unendlich schüchtern, blöde und verlegen, doch als sich ihm Käthchen so freundlich näherte und ihm mit einer so süßen Stimme sagte, wie begierig sie nach allem, was ihr Bruder ihr von ihm erzählt hätte, gewesen wäre, ihn zu sehen und wie dankbar sie sich ihm für sein treues Ausharren bei Nicholas unter so mancherlei schweren Prüfungen verpflichtet fühlte, wurde er sehr ungewiss, ob er Tränen vergießen sollte oder nicht, und seine Verwirrung nahm noch mehr zu. Er stotterte indes endlich heraus, dass Nicholas sein einziger Freund wäre und dass er, um ihm zu dienen, sein Leben hingeben würde, und Käthchen war nicht bloß so freundlich und aufmerksam, sondern schien auch seine Verlegenheit so wenig zu bemerken, dass er nach kurzer Zeit seine ganze Fassung wiedergewann und sich vollkommen wie zu Hause fühlte. Nicht lange darauf erschien Miss La Creevy und auch ihr wurde Smike vorgestellt. Und Miss La Creevy war gleichfalls sehr freundlich und wundervoll gesprächig. Nicht gegen Smike, denn das würde ihn unruhig gemacht haben, sondern gegen Nicholas und Käthchen. Nach einiger Zeit richtete sie auch wohl ein paar Worte an ihn selbst, fragte ihn, ob er leicht Ähnlichkeiten fände und ob er meinte, dass das Bild in der Ecke ihr ähnlich wäre und ob er nicht glaubte, dass es sich besser ausnehmen würde, wenn sie sich 10 Jahre jünger gemacht hätte und ob er nicht überhaupt die Meinung hegte, dass junge Damen sowohl gemalt als in Wirklichkeit besser aussähen als alte, welchem allem sie noch mehr kleine Scherze und scherzhafte Bemerkungen hinzufügte, die sie mit so viel Gutlaunigkeit und Heiterkeit vorbrachte, dass Mike bei sich selber dachte, Miss La Creevy wäre die charmanteste Dame, die er jemals gesehen hätte, sogar noch charmanter als Mrs. Grudden von Mr. Vincent Crummels Theater, die aber jedenfalls auch eine charmante Dame war und vielleicht noch mehr, gewiss aber lauter sprach als Miss La Creevy. Endlich tat sich die Tür abermals auf und es trat eine Dame in Trauerkleidung ein. Nicholas küsste die Dame in Trauerkleidung zärtlich, nannte sie Mutter und führte sie nach dem Stuhle, von welchem Smike bei ihrem Auftreten aufgestanden war. »Sie sind immer liebevoll gesinnt und stets bereit, den Unterdrückten beizustehen, beste Mutter«, sagte Nicholas. »Ich weiß also, dass Sie auch gegen ihn günstige Gesinnungen hegen werden.« »Mein lieber Nicholas«, erwiderte Mrs. Nickleby, ihren neuen Freund fest in das Auge fassend und sich etwas majestätischer gegen ihn verneigend, als die Umstände zu erfordern schienen, »mein lieber Nicholas, ein jeder Freund von dir wird und muss natürlich auch von mir wert gehalten werden, und es macht mir daher natürlich sehr viel Freude, jemanden kennenzulernen, mit dem du in freundschaftlicher Verbindung stehst. Das alles leidet keinen, leidet nicht den allermindesten Zweifel. Allein ich muss dir doch zugleich sagen, liebster Nicholas, was ich zu deinem guten, seligen Vater zu sagen pflegte, wenn er sich nicht abhalten ließ, Herren zum Mittagessen mitzubringen, wenn ich nichts im Hause hatte, dass ich, wenn er vorgestern gekommen wäre, nein, vorgestern wollte ich nicht sagen, ich meine, wenn er vor 2 Jahren zu uns gekommen wäre, so würden wir imstande sein, ihn besser zu bewirten.« Nach diesen Bemerkungen wendete sich Mrs. Nickleby zu ihrer Tochter und fragte mit hörbarem Flüstern, ob der Herr die Nacht zu bleiben gedächte. »Denn wenn es der Fall ist, liebes Käthchen«, setzte sie hinzu, »so sehe ich gar nicht ein, wo er schlafen soll.« Käthchen beugte sich, ohne Verdruss oder Verlegenheit blicken zu lassen, zu ihrer Mutter und hauchte ihr ein paar Worte in das Ohr. »Mein Himmel, Käthchen«, sagte Mrs. Nickleby zurückschreckend, »wie du mich kitzelst. Natürlich, das weiß ich recht gut, auch ohne, dass du es mir sagst, und ich habe es auch Nicholas schon gesagt und bin wirklich sehr erfreut.« »Doch, liebster Nicholas«, setzte sie hinzu und wendete sich dabei mit einem weniger zurückhaltend steifen Wesen, als sie zuvor angenommen hatte, zu ihrem Sohne, »du hast mir den Namen deines Freundes noch nicht genannt.« »Smike aus Dotheboys Hall«, sagte Nicholas. Die Wirkung dieser Mitteilung war eine sehr unerwartete, denn Nicholas hatte die letztere kaum ausgesprochen, als Mrs. Nickleby auf einen Stuhl sank und in einen heftigen Tränenstrom ausbrach. »Was gibt es?« rief Nicholas und eilte ihr beizustehen. »Ach, Hall, Hall«, schluchzte sie, »ich entsinne mich, dass Mr. Hay auch von einem Hall sprach. Lass mich, nun mir wird im Augenblick wieder wohler sein.« Und nachdem sich jedes Symptom langsamen Erstickens in allen Stadien bei ihr gezeigt und nachdem sie einen Teelöffel voll Wasser aus einem großen Glase getrunken und das Übrige verschüttet hatte, wurde ihr in der Tat wieder wohler, worauf sie mit einem matten Lächeln bemerkte, sie wüsste es, dass sie sehr töricht wäre. »Es ist eine Schwäche, die unserer Familie eigen ist«, sagte sie, »und sie kann mir daher nicht zum Tadel gereichen. Deine Großmutter war genau ebenso, auf das Haar. Hatte sie die mindeste Aufregung, die kleinste Überraschung, so fiel sie augenblicklich in Ohnmacht. Ich habe sie, wer weiß, wie oft erzählen hören, sie wäre einst, da sie als eine junge Dame und vor ihrer Verheiratung um die Ecke der Oxfordstraße gekommen, gegen ihren Friseur angerannt, der sich vor einem Bären geflüchtet, und bloß das Unerwartete des Stoßes hätte bewirkt, dass sie ohnmächtig niedergesunken wäre. Doch warte einmal«, sagte Mrs. Nickleby und hielt ein paar Augenblicke inne, um nachzusinnen. »Ich irre doch nicht, war es der Friseur, der vor dem Bären, oder ein Bär, der vor dem Friseur flüchtete? Wirklich, ich kann mich eben nicht ganz genau darauf besinnen, aber das weiß ich, der Friseur war ein sehr schöner Mann und in seinen Manieren ganz Gentleman. Es kommt also im Wesentlichen nichts darauf an.« Anmerkung des Übersetzers: Man sieht in London nicht selten Bären vor den Häusern der Haarkünstler hängen, die dadurch anzeigen wollen, dass sie das zur Pomade beliebte Bärenfett echt haben. Daher die Verbindung, in welche der Verfasser hier einen Friseur mit einem Bären bringt. Die Reminiszenzenanwandlung, die, wie es so häufig bei ihr der Fall war, Mrs. Nickleby unmerklich überschlichen hatte, bewirkte, dass sich die üble Laune bei ihr zu verlieren anfing und sich immer mehr verlor, je häufiger es ihr gelang, der Unterhaltung sehr kunstlose Wendungen auf noch mehr andere Geschichtchen zu geben, welche wegen ihrer genauen Beziehung auf die eben besprochenen Gegenstände nicht minder bemerkenswert waren. »Mr. Smike ist also aus Yorkshire, liebster Nicholas?« fragte sie nach dem Mittagessen und nachdem sie einige Zeit stumm gewesen war. »Ja, wohl, Mutter«, antwortete Nicholas, »ich sehe, dass Sie seine traurige Geschichte nicht vergessen haben.« »Oh, wahrlich nein«, sagte Mrs. Nickleby, »in der Tat eine traurige Geschichte. Mr. Smike, haben Sie wohl bei den Grimbles auf Grimble Hall irgendwo im nördlichen Bezirk gespeist? Er ist ein sehr stolzer Mann, der Sir Thomas Grimble, und hat 6 erwachsene, höchst liebenswürdige Töchter und den schönsten Park in der Grafschaft.« »Liebste Mutter«, fiel Nicholas ein, »können Sie wirklich glauben, dass der ärmste und unglücklichste aller Kostschüler des Halunken Squeers Einladungen vom hohen Adel der Umgegend erhalten hätte?« »Ich sehe wirklich nicht ein, Nicholas, was so Außerordentliches dabei gewesen wäre. Ich weiß noch, als ich selbst in Pension war, ging ich immer wenigstens 2-mal in jedem Halbjahre zu den Falkens nach Hecheltal, die noch weit reicher als die Grimbles und mit ihnen verschwägert sind. Du siehst also, dass dergleichen keineswegs so undenkbar ist.« Nachdem Mrs. Nickleby ihren Sohn auf diese siegreiche Weise zum Schweigen gebracht, zeigte es sich plötzlich, dass sie Smikes wahren Namen vergessen hatte und von der unwiderstehlichen Neigung ergriffen wurde, ihn Slammons zu nennen. Was sie auf die erstaunliche Ähnlichkeit der beiden Namen im Klange schob, indem sie beide mit einem S anfingen und mit einem M geschrieben würden. Wie zweifelhaft dies aber auch vielleicht sein mochte, Smike war ein unvergleichlicher Zuhörer, welcher Umstand gar sehr beitrug, ihm Mrs. Nicklebys besondere Zuneigung zu erwerben und sie zu vermögen, die günstigste Meinung über sein Benehmen und seinen Charakter auszudrücken. Und so verblieb der kleine Kreis auf dem freundschaftlichsten und angenehmsten Fuße bis zum Montagmorgen, an welchem sich Nicholas auf eine kurze Zeit aus demselben zurückzog, um seine Lage ernstlich zu erwägen und womöglich eine Beschäftigung zu entdecken, die ihn in den Stand setzte, den Seinigen die nötige Unterstützung zu gewähren. Er dachte ein paar Mal an Mr. Crummles, allein nur Käthchen, nicht aber seine Mutter, kannte die Geschichte seiner Verbindung mit dem Schauspieldirektor, und er sah tausend verdrießliche Einwendungen voraus, wenn er sich entschlösse, seinen Unterhalt auf dem Theater zu suchen. Auch sprachen noch gewichtigere Gründe gegen seine Rückkehr auf die Bühne, abgesehen von dem kärglichen und ungewissen Verdienste, auf welchen er als Schauspieler beschränkt blieb, und seiner inneren Überzeugung, nie hoffen zu dürfen, als solcher etwas Ausgezeichnetes zu leisten, wie konnte er seine Schwester von Ort zu Ort mit sich umherschleppen und sie von jeder anderen Gesellschaft ausschließen als der, mit welcher er als Mitglied einer Schauspielertruppe umzugehen genötigt war. »Es geht nicht an«, sagte Nicholas kopfschüttelnd, »ich muss es mit etwas anderem versuchen.« Es war weit leichter, diesen Beschluss zu fassen, als ihn auszuführen. Was konnte er tun bei seiner noch immer geringen Weltkenntnis, bei einem ziemlichen Anteile von rücksichtsloser, bei einem so jungen Manne keineswegs unnatürlichen Voreiligkeit und Unbesonnenheit, bei so wenigem Gelde und noch wenigern Freunden und Gönnern? »Ich will es noch einmal mit dem Kommissionsbüro versuchen«, sagte er. Er musste über sich selbst lächeln, als er sich mit raschen Schritten aus dem Hause entfernte, denn noch vor wenigen Augenblicken hatte er sich seine Übereilungen selbst vorgeworfen. Er lachte sich indessen sein Vorhaben nicht hinweg, sondern ging weiter, malte sich, je näher er seinem Bestimmungsorte kam, alle Arten glänzender Möglichkeiten und auch Unmöglichkeiten vor und schätzte sich vielleicht mit gutem Grunde sehr glücklich, mit so viel Lebensmut und einem sanguinischen Temperamente begabt zu sein. Das Büro sah ganz genauso aus, wie es bei seinem vorigen Besucher ausgesehen hatte, ja, mit ein paar einzelnen Ausnahmen schienen noch dieselben Plakate an dem Fenster zu stehen. Da waren dieselben untadeligen Herrschaften, welche tugendsamer Dienstboten, und dieselben tugendsamen Dienstboten, welche untadeliger Herrschaften bedurften. Und dieselben trefflichen Hypotheken, um Geld darauf zu borgen, sowie dieselben schönen Kapitalien auf die trefflichen Hypotheken herzuleihen und kurzum dieselben Gelegenheiten für alle Arten von Leuten, die ihr Glück zu machen wünschten. Und es war ein äußerst glänzender Beweis der hohen Stufe, auf welcher die Volkswohlfahrt bei uns steht, dass sich keine Leute gefunden hatten, sich schon längst solcher Vorteile zu bedienen. Während Nicholas vor dem Fenster stand und las, kam ein alter Herr daher und stand gleichfalls still. Nicholas wendete unwillkürlich die forschenden Blicke von dem Fenster ab nach ihm, denn er fiel ihm nicht wenig auf. Er war ein starker und kräftiger Mann in einem weiten blauen Leibrocke mit breiten Schößen und ohne viel Taille, um bequem zu sitzen. An den stämmigen Beinen trug er bräunliche Inexprimables und hohe Gamaschen und auf dem Kopfe einen der breiträndigen weißen Hüte mit niedriger Krone, wie reiche Viehhändler sie zu tragen pflegen. Er hatte den Rock zugeknöpft und sein Doppel- und Grübchenkinn ruhte in den Falten eines weißen Halstuchs, nicht in einer steifen, gestärkten, apoplektischen Binde, sondern in einem wackeren, bequemen, altmodigen weißen Halstuche, womit man zur Not zu Bett gehen kann, ohne Qual davon zu haben. Was aber Nikolas Aufmerksamkeit hauptsächlich erregte, war das Auge des alten Herrn. Er hatte nie ein so klares, freundlich blinzelndes, ehrliches, froh und zufriedenes Auge gesehen, und da stand er ein wenig emporblickend, mit der einen Hand im Busen und mit der anderen an seiner altmodigen goldenen Uhrkette spielend. Den Kopf ein wenig nach der einen Seite gebogen und den Hut noch ein wenig mehr auf die eine Seite gesetzt, was aber offenbar bloß zufällig nicht Gewohnheit war, und bei dem allen umspielte ein so einnehmendes Lächeln seinen Mund und lag in seinem leuchtenden, jovialen alten Gesichte ein so komischer, aus Naivität, Biederkeit, Herzensgüte und Gutlaunigkeit gemischter Ausdruck, dass Nikolas wohl bis Abend hätte stehen bleiben, ihn ansehen und unterdes vergessen mögen, dass es in der ganzen weiten Welt vergrillte Leute und mürrische Gesichter gäbe. Der alte Herr schien es durchaus nicht zu bemerken, dass er ein Gegenstand der Beobachtung war, blickte aber doch endlich nach Nikolas zur Seite, der, um nicht unhöflich zu erscheinen, sogleich seine Fensterschau wieder fortsetzte, sich aber doch nicht enthalten konnte, nach einiger Zeit das Gesicht des alten Herrn abermals in das Auge zu fassen, denn in dem merkwürdigen, seltsamen Antlitze und ganzen Wesen des alten Herrn lag etwas so unbeschreiblich Gewinnendes, so viel innern Wert Ankündigendes, um seine Mund- und Augenwinkel tanzten so viele kleine Lichtblicke, dass es nicht bloß unterhaltend, sondern eine wahre Freude und Lust war, ihn anzusehen. Es ist daher kein Wunder, dass der alte Herr Nikolas noch mehr als einmal dabei ertappte, und Nikolas wurde dann rot und verlegen, denn die Wahrheit ist, er hatte angefangen, bei sich selbst zu überlegen, ob sich der Unbekannte nicht vielleicht eben nach einem Schreiber oder Sekretär umsähe, und es war ihm, als wenn der alte Herr seine Gedanken wissen müsste. So lange Zeit darüber vergangen sein mag, dieses alles zu erzählen, es währte kaum ein paar Minuten. Als der alte Herr fortging, fasste ihn Nikolas noch einmal in das Auge und stotterte in der Verwirrung des Augenblicks eine Entschuldigung hervor. »Hat nichts zu sagen, gar nichts zu sagen«, erwiderte der Alte, und zwar in einem so herzlichen Tone und mit einer Stimme, welche gerade so klang, wie man sie bei einem solchen Manne erwarten musste, und mit einem so zutraulichen Wesen, dass Nikolas den Mut gewann, weiterzusprechen. »Sehr viele Gelegenheiten unterzukommen, Sir«, sagte er halb lächelnd und nach dem Fenster weisend. »Ja, ja, sehr viele haben es wohl schon oft im Ernst geglaubt, die den besten Willen hatten und sich mit Schmerzen nach einer Anstellung oder Beschäftigung sehnten«, versetzte der alte Herr. »Ach, die Armen, ach, die Armen!« Er ging, indem er so sprach, nahm aber gutmütig, als er sah, dass Nikolas im Begriff war, noch etwas zu sagen, einen langsameren Schritt an, als ob er ihn durch kurzes Abbrechen zu verletzen fürchtete. Nach einigem Zögern, wie es häufig ist, wenn zwei Leute in der Straße einander zugenickt haben und unschlüssig sind, ob sie umkehren oder reden sollten oder nicht, war Nikolas an der Seite des alten Herrn. »Sie wollten etwas sagen, junger Herr«, hub der Letztere an. »Was ist es, wenn ich fragen darf?« »Nur, dass ich fast hoffte oder vielmehr glaubte, dass Sie einen Zweck dabei gehabt hätten, die Ankündigungen an dem Fenster durchzusehen«, sagte Nikolas. »Einen Zweck, so, was für einen Zweck«, erwiderte der alte Nikolas listig anblickend. »Glaubten Sie, dass ich einer Stelle bedürftig wäre, eine Stelle suchte, wie?« Nikolas schüttelte den Kopf, der alte Herr lachte, rieb sich die Hände, als wenn er sie wüsche, und sagte, »Nun, es wäre jedenfalls ein sehr natürlicher Gedanke gewesen, da Sie mich so lange an dem Fenster stehen sahen. Auf mein Wort, ich glaubte dasselbe anfangs von Ihnen. Sie waren, indem Sie so dachten, nicht gar zu weit von der Wahrheit entfernt, Sir. Nicht? Wie? Rief der Alte, Nikolas von Kopf bis Füßen betrachtend. Das wäre meiner treu, aber nein, nein, ein junger Herr von guter Aufführung und zu einer solchen Notwendigkeit gebracht. Nein, nein, nein, nein. Nikolas verbeugte sich, wünschte ihm einen guten Morgen und drehte sich zum Fortgehen um. »Noch einen Augenblick«, sagte der alte Mann und winkte ihm in eine Seitenstraße, wo sie ihr Gespräch mit weniger Unterbrechung fortsetzen konnten. »Erklären Sie sich doch näher! Erklären Sie sich doch näher!« Das Wohlwollen, das sich in ihrem Wesen und ihren Mienen ausdrückt, wie ich es noch nie gesehen, verleitete mich zu einem Geständnisse, das irgendeinem anderen Unbekannten in dieser Wildnis der großen Hauptstadt zu machen, mir nicht im Traume eingefallen sein würde. Wildnis, ja, das ist sie, das ist sie. Gut, sie ist wirklich eine Wildnis, sagte der alte Mann mit großer Lebhaftigkeit. Einst war sie auch für mich eine Wildnis. Ich kam barfuß nach London, hab's nie vergessen. Gott sei Dank nie vergessen. Und er lüftete den Hut und nahm eine feierliche Miene an. »Was haben Sie denn? Was ist's? Wie ging es so?« fuhr er die Hand auf Nikolas Schultern legend und mit ihm weitergehend fort. »Sie sind in... wie?« fragte er Nikolas schwarzen Rockärmel berührend. »Um wen trauern Sie?« »Um meinen Vater.« »Ah«, fiel der alte Herr rasch ein, »sehr bös für einen jungen Mann, den Vater zu verlieren. Vielleicht eine verwitwete Mutter?« Nikolas seufzte. »Auch Geschwister? Wie?« »Eine Schwester.« »Das arme Mädchen, arme Mädchen. Sie sind ein Studierter, nicht wahr?« fragte der alte Mann, dem Jungen forschend in das Gesicht blickend. »Ich bin allerdings auf Schulen gewesen.« »Eine schöne Sache. Es ist viel wert, etwas gelernt zu haben. Sehr viel. Ist mir nicht so gut geworden. Weiß es aber umso mehr bei anderen zu schätzen. Erzählen Sie mir noch mehr von Ihrer Lebensgeschichte. Lassen Sie sie mich ganz hören. Keine zudringliche Neugier. Nein, nein, nein.« Er sagte dies alles so dringend, so arglos und so ganz ohne die konventionelle Zurückhaltung und Kälte, dass Nikolas nicht zu widerstehen vermochte. Bei Menschen von wahrhafter Gediegenheit und Tüchtigkeit ist nichts so ansteckend als biedere Offenheit. Nikolas erzählte daher seine Lebensgeschichte, der Hauptsache nach ohne Rückhalt, nur dass er Namen verschwieg und die Behandlung, welche Käthchen von ihrem Onkel erfahren, so leicht als möglich berührte. Der alte Mann hörte ihm mit großer Aufmerksamkeit zu und legte, als Nikolas geschlossen hatte, seinen Arm in den des jungen Unbekannten. »Sprechen Sie kein Wort, sprechen Sie kein Wort mehr«, sagte er sehr bewegt und mit großer Lebhaftigkeit. »Gehen Sie mit mir, wir dürfen keine Minute verlieren.« Ende von Abschnitt 8, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 13. Oktober 2024.